Allergie, stofflich gewordene Aggression. Der Allergiker sollte sich folgende Fragen stellen. Warum dulde ich meine Aggression nicht im Bewusstsein, sondern zwinge sie zur Körperarbeit? Vor welchen Lebensbereichen habe ich so viel Angst, dass ich sie meide? Auf welche Themen deuten meine Allergene? Sexualität, Trieb, Aggression, Fortpflanzung, Schmutz im Sinne des dunklen Lebensbereichs? Wie weit setze ich meine Allergie ein, um damit meine Umwelt zu manipulieren? Wie steht es um meine Liebe, um meine Fähigkeit, hereinzulassen?